das heißt Erika. Heiß von 100.000 kleinen Bienelein wird umschwärmt Erika. Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit, zarter Duft entströmt dem Blütenkleid. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. In der Heimat wohnt ein kleines Mädelein, das heißt Erika. Dieses Mädel ist mein treues Schätzelein und mein Glück, Erika. Wenn das Heidekraut rot-lila blüht, singe ich zum Gruß ihr dieses Lied. Heide blüht ein kleines Blümelein, und das heißt Erika. Heimat weint um dich.